Sie zeigen dir ihr wahres Antlitz, ihr Gehetze widerlich, Bloßstellung ihr Bestreben, ihre Lügen ersichtlich. Man kann ihnen nur schwer entfliehen, sie sind das Übel dieser Zeit. Ekelhaft ihr falsches Wesen, so willst du niemals sein. Du bist lieber ein solider, nationaler, aufrichtiger, nicht wie ihres, gleich in hetzische Plage, ohne Frage. Du bist lieber ein solider, nationaler, aufrichtiger, nicht wie ihres, gleich in Hetze, frische Plage, ohne Frage. Du bist das Ebenbild einer Welt, in der du leben willst. Jeden Tag die alte Leier, Filme, Dokus, Hetze pur. Sie mimen dich, wie sie es wollen, doch ihr Bild ist alt und stur. Existenzen fallen ihm zum Opfer, Familien vogelfrei. Was du auch tust, du bist das Böse, das du niemals wolltest sein. Du bist lieber ein solider, nationaler, aufrichtiger, nicht wie ihres, gleich in hetzerische Plage, ohne Frage. Du bist lieber ein solider, nationaler, aufrichtiger, nicht wie ihres, gleich in hetzerische Plage, ohne Frage. Du bist das Ebenbild einer Welt, in der du leben und tolerante, harsche Art, welche sie uns unterstellen, ist ihr Zugpferd Tag um Tag. Sie leben das, was sie doch so sehr hassen, und das Gutmenschentum, es schweigt, bis zu dem Tag, wo ihre Herzen brechen. Doch so lang willst du nicht verweilen. Du bist lieber ein solider, nationaler, aufrichtiger, nicht wie ihres, gleich in hetzerische Plage, ohne Frage. Du bist lieber ein solider, nationaler, aufrichtiger, nicht wie ihres, gleich in hetzerische Plage, ohne Frage. Du bist das Ebenbild einer Welt, in der du leben willst. Du bist lieber ein solider, nationaler, aufrichtiger, nicht wie ihres, gleich in Hetze, frische Plage, ohne Frage. Du bist lieber ein solider, nationaler, aufrichtiger, nicht wie ihres, gleich in hetzerische Plage, ohne Frage.